von weißer Weihnacht. Doch dieser Traum wird kaum erfüllt. Wir sehnen uns nach einer Schneepracht, die Wald und Flure sanft verhüllt. Wir sehnen uns nach einer Schneepracht, die Wald und Flure sanft verhüllt. Träumen stets von ruhiger Weihnacht, von Frieden grad in dieser Zeit. Wir sehnen uns nach Glück und Eintracht, nach Stunden voll Behaglichkeit. Wir sehnen uns nach Glück und Eintracht, nach Stunden voll Behaglichkeit. Stets von weißer Weihnacht, dass es meist Wunsch bleibt, ist uns klar. Doch wenn wir fest nur daran glauben, dann werden manchmal Träume wahr. Doch wenn wir fest nur daran glauben, dann werden manchmal Träume wahr.